Willkommen zu einer neuen TechView Podcast-Folge. Und wie in jeder Folge habe ich nicht nur spannende Themen vorbereitet, sondern ich habe wieder Unterstützung. Und diesmal durch den Anatoli. Hi Anatoli. Hi. Und wir haben natürlich auch wieder wunderbare Themen ausgegraben. Und ich glaube, eines der spannendsten, zumindest für mich und vielleicht auch für uns als 7OS Neptune-Entwickler, ist, glaube ich, dass KDE 4.8 erschienen ist. Und eine der besten Neuerungen, die ich bisher gefunden habe bei KDE 4.8, ist tatsächlich, dass die nicht alles irgendwie großartig geändert haben an dem System und an der Bedienung irgendwie, sondern wirklich kleine Feinheiten mit eingepflegt haben. So zum Beispiel im Dateimanager. Da finde ich relativ geil. Ich weiß nicht, ob das bei Windows oder bei anderen Systemen auch so ist, dass wenn ich jetzt eine neue Datei anlege und die Ansicht eigentlich schon vollgekleistert ist mit diesen Icons, dann habe ich so einen geilen Animationseffekt, der die anderen Icons so ein bisschen zur Seite schiebt und dann einen neuen Platz quasi macht für ein neues Icon. Und das Gleiche haben sie auch fortgeführt, wenn du zum Beispiel jetzt einfach eine Ansicht, bei der Ansicht die Symbolgröße vergrößerst oder sowas und das passt von der vertikalen nicht mehr oder von der horizontalen nicht mehr in das Fenster rein, dann werden die so umgebrochen, die Icons, und es ist alles so flüssig und animiert. Und ich glaube, das ist einer der wesentlichen Neuerungen von KDE in dem Dateimanager Dolphin. Und da ist halt eben das Interessante, dass die tatsächlich auch nicht nur das gemacht haben, sondern die komplette Rendering Engine, die also diese Icons darstellt, komplett geändert haben, so dass das Ganze dann auch schneller funktioniert. Und ich weiß nicht, wie das bei dir so ist, aber bei mir ist halt so, dass ich ganz, ganz viele Ordner habe, teilweise in irgendwelchen Unterordnern, und da dauerte es gerade bei großen Ordnern auch, dass bis überhaupt was angezeigt wurde, da hat das immer lange gedauert. Und das wurde jetzt auch komplett überarbeitet, dass der sich jetzt irgendwie so ein Cache oder sowas macht, sodass die Dateien sofort angezeigt werden. Selbst bei langsamen Festplatten oder langsamen USB-Laufwerken zeigt er die Dateien schon mal direkt an, sodass man dann schauen kann, ja, welche Datei will man gerade oder so. Und er lädt dann die Vorschaubilder oder sowas dann erst hinterher dynamisch irgendwie. Und natürlich auch die Dateigröße und die ganzen Informationen lädt er dann auch erst hinterher nach. Und ich glaube, das ist auch eine super geniale Sache. Es ist also super smooth, so würde ich das Ganze mal ausdrücken, geworden. Und das setzt sich auch sofort, gerade beim Bilderviewer auch, habe ich gemerkt, dass die jetzt so, wenn du ein Bild im Vollbild hast und dann zum nächsten Bild schaltest, dann wird das eine Bild, was du hattest, erstmal ausgefadet und das andere dann wieder eingefadet. Also so ganz kleine Sachen, die dann irgendwie das System so ein bisschen dynamischer, so ein bisschen, etwas schöner machen. Schöner machen, genau, ja. Das will man ja als User auch so. Das ist ja keine riesengroße Änderung, aber das wirkt alles so ein bisschen professioneller, so ein bisschen, macht halt eben Eindruck. Und ich glaube, das ist eins der wesentlichen Neuerungen von KDE 4.8. Da gibt es noch ein paar andere Sachen, also hier PDFs, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber PDFs, wenn du da so mehrere PDFs, ein PDF mit mehreren Spalten hast und du willst dann irgendwie Text markieren, ich glaube, das war immer so problematisch, das ist, glaube ich, bei allen PDF-Readern, wenn sie jetzt nicht Adobe heißen, ist das problematisch, ja. Und das haben sie jetzt auch gefixt, dass du jetzt also eben die Spalten einzeln markieren kannst, was eine nette Sache ist. Ja, ansonsten KDE 4.8 halt, ist auch das erste Mal, und da freuen wir uns vielleicht auch, weil wir ja gerade QML entwickeln, da ist jetzt auch das erste Mal QML mit eingeflossen. Und die haben zum Beispiel diesen Device Notifier, der also einen benachrichtigt, wenn man so einen USB-Stick reinsteckt oder sowas, den haben sie komplett in dieses QML umgeschrieben oder beziehungsweise portiert. Ist ja relativ einfach. Aber das Geile ist halt für uns Entwickler halt, wenn wir so Plasmoids entwickeln wollen oder sowas, können wir das jetzt alles machen, indem wir eben auf die Plasma-QML-Geschichten zugreifen können. Das sind also so vorgefertigte Buttons und Scrollleisten und sowas. Also alles, was man so für den Plasma-Desktop gebraucht oder gebrauchen könnte. Ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr wichtige und nette Funktion. Und benutzt du eigentlich Google Earth? Ab und zu. Da gibt's jetzt auch was. Selten, ne? Hast du schon von Marble gehört? Ja, das ist doch der KDE Sternen oder Satelliten. Ja, der kann auch Satellitenprogramm, wo man Satelliten verfolgen kann. Ja, das ist ganz neu hinzugekommen. Das ist sowas wie ja, sowas wie ein Google Earth-Ersatz, nur eher was für, glaube ich, auch für so Ausbildung oder Weiterbildung gedacht. Weil du hast ja die Möglichkeit, Ach zum so. einen natürlich ganz normal Reisen zu planen. OpenStreetMap kannst du einbinden. Du kannst aber auch dir einen ganz normalen Atlas anzeigen lassen. Du kannst dir, anstatt so einen Globus anzeigen zu lassen, das die Karte auch platt anzeigen lassen. Du hast historisches Material, Karte von 1600, schieß mich tot oder sowas, wo das relativ lustig ist, wo dann Europa also relativ seltsam aufgezeichnet ist, Amerika oder noch seltsamer auf der Karte drauf ist. Also das ist wirklich schon genial gemacht. Und du hast jetzt auch tatsächlich die Möglichkeit, wenn du rauszoomst, also im Globus-Modus bist, rauszoomst, dir Satelliten anzeigen zu lassen. Du kannst dann die einzelnen Satelliten anklicken und dann kriegst du Informationen, wie weit die von der Erde entfernt sind, wie viel Minuten oder Stunden die brauchen, um einmal um die Erde rumzukommen. Du kriegst ganz genaue Koordinaten, falls die verfügbar sind. Und Wikipedia-Eintrag mit Fotos und Videos zu dem Satelliten, wenn es denn sowas überhaupt gibt. Und ganz lustig ist. Gibt es nicht ja? Mittlerweile Echtzeitdaten zu den Satelliten? Ja. Oder diese Satellitenposition vielmehr? Ja, diese Echtzeitdaten, die liest er auch meines Wissens nach aus. Das heißt, die werden nicht in Echtzeit irgendwie aktualisiert, was irgendwie seltsam ist. Aber die liest er auf jeden Fall aus, weil ich habe mal mehrmals auf den Satelliten draufgeklickt und dann gesehen, dass also die zumindest die Koordinaten, die da angezeigt werden, werden ja auch Koordinaten angezeigt, wo sich jetzt der Satellit befindet, dass die sich geändert haben. Also das macht er dann doch schon. Und das Geile ist, du kannst dann auch tatsächlich, direkt hast du einen Wikipedia-Eintrag, Videos oder sowas, kannst du dann direkt zu diesem Satelliten anzeigen lassen. Ich glaube, die haben sogar die ISS drin, aber wenn du mal diesen Satellitenmodus anschaltest, dann sind so viele Satelliten da, das ist wie so ein Ameisenhaufen. Du siehst fast die ganze Erde nicht mehr, weil da so viele Satelliten drumherum rumschwirren und musst dann tatsächlich suchen. Es gibt so ein paar kleine Hilfen, die du einschalten kannst, wie zum Beispiel, dass du sagen kannst, ich möchte mir die Umlaufbahn anzeigen lassen von Satellit XYZ. Und ich habe die ISS noch nicht gefunden, muss ich sagen. Es gibt auch leider keine Suche, die ISS dann finden kann. Es könnte ein Feature sein, beziehungsweise so ein Hidden Feature, dass man die ISS dann auffinden kann und die aktuelle Position der ISS. Auf jeden Fall hochspannend. Es gibt auch Kartenmaterial zum Runterladen. Mittlerweile ist da auch integriert, dass du tatsächlich Karten runterladen kannst. Dann gibt es Mond, glaube ich, ist sogar schon eingebaut. Aber Venus gibt es. Es gibt Mars und es gibt noch einen Planet, habe ich jetzt vergessen. Egal. Die sind auch kartografiert. Und das Interessante dabei ist, du kriegst dann sogar auch wieder historische Karten. Das heißt so, wie man sich den Mars vorgestellt hat, 1900 irgendwas. Vor 20 Jahren. Ja. Also sowas kriegst du dann auch alles und kannst dir das anzeigen lassen. Und was ich jetzt gefunden habe, das gab es vorher noch nicht, das ist hochinteressant zumindest für mich, ist eine Karte, die dir erlaubt zu sehen, die öffentlichen Nahverkehrsmittel von den verschiedenen Städten. Das ist nicht nur Europa, sondern auch USA und so weiter und so fort. Und das Geile ist, ich habe mal in Köln, nach Köln reingezoomt, du siehst dann sogar den Hauptbahnhof komplett mit den einzelnen Bahnsteigen und siehst dann, welcher Zug an welchem Bahnsteig hält. Ich glaube, das ist sehr, sehr nützlich, gerade wenn man jemanden vom Bahnsteig abholen möchte und nicht weiß, wo der Zug jetzt an welchem Bahnsteig der hält, dann kann man das zu Hause schon mal sich anschauen. Oder wenn man irgendwo anders hinreist und alles planen möchte, bis ins kleinste Detail, dann kann man das jetzt mit Marble auch machen. Also hochinteressant. Dann glaube ich, und dafür ist ja KDE auch bekannt, ist die Integration von solchen Applikationen ja auch immer sehr wichtig. Und da hat man jetzt auch für das Alt-F2-Menü die Möglichkeit, dass man da jetzt einfach Koordinaten reinschreiben kann, egal ob Google Maps oder müssen halt nur das standardeinheitliche Format sein für Koordinaten auf der Erde, dann wird das auch direkt angezeigt in Marble. Das heißt, du kannst dann direkt Enter drücken und dann startet Marble und zeigt dir dann an die Positionen, die du da eingegeben hast. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Sache. Ja, ansonsten KDE 4.8 ist in 7OS Neptune schon enthalten, habe ich gepackt und kann man sich runterladen. Bei Kubuntu, OpenSUSE und Mageia sind auch schon die finalen Versionen hochgeladen. Das heißt, man kann sich das anschauen. Man sollte sich das anschauen, weil das ist das erste Mal eine KDE-Version, wo ich bei in der neuen Version nicht sofort irgendwelche Bugs entdeckt habe, sondern eher gesagt habe, okay, super, läuft stabil, ohne große Probleme und auch bei der Umstellung, bei dem Upgrade gab es keinerlei Probleme, weil manchmal gehen ja Konfigurationen oder so verloren. Das hatte ich jetzt hier nicht. Ja, ich glaube, von diesem Thema kommen wir dann mal zu einem ja etwas interessanteren Thema. Du hast doch bestimmt auch schon gehört von Nokia und Microsoft und dem Pakt, den sie da geschlossen haben mit den Lumia-Phones. Hast du irgendjemanden schon damit rumlaufen sehen mit diesen Lumia-Phones? Oder hast du schon mal was ausprobiert? Nee, oder? Ganz ehrlich, ich habe noch keinen gesehen, der ein Windows-Phone in der Hand hat. Ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb irgendwie die Verkaufszahlen von diesem Nokia Lumia irgendwie niedrig sind. Obwohl, ich hätte mir eigentlich gedacht, jetzt wo sie so viel Werbung machen und so viel Geld in die Werbung reinstecken, dass das mehr Leute kaufen. Aber irgendwie will da keiner was kaufen. Ja, also ich war auch ein bisschen überrascht, dass es nur 1 Million Windows-Smartphones sind. Aber anscheinend ist es entweder zu teuer oder die Leute wollen einfach kein Windows-Phone. Ja, das Interessante ist ja, die haben ja, das fand ich so lustig, wo ich dann wirklich lachen musste, so als kleiner Linux-Fan. Die haben die Zahlen von dem dem N9, das ja dem Lumia 800, das ist ja quasi der Bruder von Lumia 800, nur mit einem Migo-System, die haben sie nicht veröffentlicht. Und da gibt's aber jetzt erste Prognosen schon und selbst das soll sich 1,5 oder 1,8 Millionen Mal verkauft haben. Das heißt, fast doppelt so viel wie eben dieses, oder zumindest 500.000 Mal mehr als dieses Lumia 800 von Nokia mit dem Microsoft-Gedöns. Und ohne große Werbung, muss man so auch sagen. Ne? Weil hier in Deutschland wird es ja nicht verkauft, außer man kann es, glaube ich, aus Österreich oder so importieren und vielleicht unter der Ladentheke irgendwie kaufen. Aber richtig Werbung habe ich dafür noch nicht gesehen. Also das ist schon richtig krass. Und noch krasser ist ja, dass Microsoft ja dann auch Nokia bezahlt dafür, dass sie eben diese Telefone verkaufen. Und für jedes Telefon legen sie sage und schreibe 180 Euro drauf, damit das also irgendwie sich rentiert für Nokia. Ist wahrscheinlich der einzige Grund, weshalb Nokia diese Telefone überhaupt noch verkauft. Weil ansonsten hätte es, glaube ich, direkt eingestampft, oder? Wahrscheinlich. Naja, Microsoft nimmt die Einnahmen von den Android-Lizenzen und pumpt sie einfach in Nokia rein. Also das kann natürlich was verloren. Das kann natürlich auch so sein, ja. Da hast du recht, das könnte durchaus sein, dass sie das machen. Ja, auf jeden Fall hochinteressant. Aber ich denke, es könnte vielleicht einen Schub in der Windows-Phone-Branche geben, wenn eventuell Windows 8 rauskommt. Oder zumindest ja in Unternehmen, dass sie da vielleicht doch wieder ein bisschen auf Windows umsteigen, was die Telefone betrifft. Aber ich weiß nicht, es ist schwierig für Microsoft. Meinst du nicht, dass der Zug dafür schon eigentlich abgefahren ist, weil ja mittlerweile Apple und selbst BlackBerry's RIMs sind ja auch jetzt, was jetzt so Firmennutzung angeht, auch komplett nach unten irgendwie gefallen, obwohl sie so eine gute Microsoft Exchange-Anbindung und den ganzen anderen Kram, den man so in Firmen verwendet, haben. Aber ich glaube, iOS und Android setzen sich so langsam auch in Firmen durch. Und meinst du, das wäre rückgängig zu machen von Seiten Microsoft irgendwie? Also sagen wir mal, nicht komplett rückgängig, aber ich sag mal so, das ist so die allerletzte Chance. Wenn sie es da nicht schaffen, dann ist der Zug komplett weg. Ist auch nicht mehr zu sehen. Ja, da müssten sie ja im Grunde genommen auch irgendwie ein spezielles Feature irgendwie anbieten oder absolut, das dann irgendwie sich abhebt von dem, was Android und iOS so bieten, weil ansonsten bringt das ja nichts. Ja. Gut, das ist also Microsofts Geschichte so im Grunde genommen. Dann gab es, glaube ich, eine Kleinigkeit zu feiern. Ich glaube, da stimmst du mir zu. Nämlich, es kam vom Max-Planck-Institut die offizielle Bestätigung, dass die Vorratsdatenspeicherung überhaupt nicht hilfreich ist, beziehungsweise nicht hilft, beziehungsweise es entsteht kein Schaden, wenn wir sie nicht haben. Das heißt mit anderen Worten, die Vorratsdatenspeicherung ist Geschichte oder etwa nicht? Ja. Einmal ein großer Applaus. Ja, das Memo scheint noch nicht bei allen angekommen zu sein. Die CDU, die hat natürlich immer noch ein paar Sturböcke, die immer noch für die Vorratsdatenspeicherung plädieren und die sich auch von solcher Studie nicht unterbringen lassen. Das ist immer klar bei der CDU oder bei anderen Parteien ist es halt so, wenn die Experten sagen, so und so müsst ihr es machen oder das und das ist falsch, dann sagen sie, nee, das ist nicht falsch, wir machen es trotzdem. Das sind also die typischen Politiker, die nicht auf Experten hören, sondern die dann meinen, ihre eigene Sicht der Welt oder der selber Experten zu sein. Ja, oder so. Das ist echt krass. Und hochinteressant ist dann auch in dem Zusammenhang, dass ja sowieso die Vorratsdatenspeicherung und das ist, glaube ich, ja, irgendwie seltsam, jedenfalls für mich, von einer Partei quasi verhindert wurde, die jetzt gerade bei 3% irgendwie herumdümpelt, nämlich der FDP. maßgeblich jedenfalls, hat ja die Justizministerin immer sich geblockt und dagegen gewehrt, die Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Es ist ja sogar der hier, unser Minister für, wie heißt er, für Datenschutz, unser Bundesdatenschutzbeauftragter, der ist ja kein Minister, aber ist egal. Der wurde auf jeden Fall, ist ja auch eingeknickt und meinte, ja, Vorratsdatenspeicherung bei 3 Monate, dieses sogenannte Quick Freeze oder Quick Freeze-Verfahren wollten sie halt irgendwie einfügen. Der ist ja da auch eingeknickt und hat gesagt, okay, mach das. Und das ist halt doch schon, also gut, das ist das einzige Mal und wahrscheinlich das einzige Mal überhaupt in dieser Sendung oder überhaupt in im Podcast, dass ich die FDP loben werde. Ein historischer Moment. Ja, dass sie da nicht eingeknickt sind. Ja, jetzt wird es halt nur interessant, weil Vorratsdatenspeicherung ja von der EU eigentlich vorgeschrieben ist und Deutschland macht das jetzt ja nicht, einige andere Länder zwar auch nicht, aber da müsste es ja jetzt eigentlich Sanktionen geben. Bin ich mal gespannt, was die jetzt oder wie sie da jetzt reagieren werden. Das wird also auch interessant zu sehen, wie das mit der Vorratsdatenspeicherung dann weiter aussieht. Jetzt haben wir es zumindest amtlich, dass die Vorratsdatenspeicherung keinen Gewinn bringt im Grunde genommen. Ja, von ja, einem. Das haben die ja schon vor Jahren gesagt. Ja, das war eigentlich klar, weil vor allen Dingen auch immer die Begründungen, die sie dann liefern, dass sie da mit den Rechtsterrorismus oder so besser hätten aufklären können. Und das Interessante ist, dieser ganze Rechtsterrorismus hat ja zu einem Zeitpunkt stattgefunden, wo die Vorratsdatenspeicherung aktiv war. Genau. Das heißt, die reden sich da eigentlich um Kopf und Kragen, ne? Das ist, ich weiß es auch nicht, wie man auf solche, die versuchen halt irgendwie uns komplett irgendwie zu überwachen. Und ich glaube, das ist nicht nur das einzige Gesetz, weil ich glaube, das nächste ist ja das ACTA-Gesetz, was jetzt in dieser Woche, glaube ich, sehr hochgekocht ist, weil das in der EU ja beschlossen wurde und weil vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es gab ein lustiges Foto von quasi im polnischen Parlament, da hat Anonymous beziehungsweise eine Partei, es war nicht die Piratenpartei, das kann ich sagen, weil die gibt's da gar nicht, aber es war eine Partei, die hat sich mit Guy Fawkes-Masken quasi so wie Anonymous bewaffnet und dorthin gesetzt und dann um gegen ACTA zu protestieren. Das heißt, das war ein sehr, sehr lustiges Foto, das werden wir auch verlinken. Und ja, hast du eine Ahnung, was ACTA überhaupt ist? Ja, ich habe mal was gehört, aber ich habe mich da jetzt nicht so genau mit befasst. Ja, das ist hochinteressant. Deshalb bin ich sehr gespannt auf deine Ausführungen. Ja, das ist hochinteressant, weil wir haben ja von der Woche oder sowas gab es ja dieses, hast ja auch mitbekommen, SOPA und PIPA in den USA, genau. Wo sie dann diesen Black Friday gemacht haben und das Internet quasi zumindest zu Teilen abgestellt haben, Wikipedia war down und alle Jugendlichen, die gerade Hausaufgaben machen sollten, sind fast amok gelaufen, weil sie keine Informationsquelle mehr hatten. Auf jeden Fall dieses ACTA heißt ja Anti-Counterfeiting Trade Agreement und ist im Grunde genommen ja SOPA und PIPA on Drugs, würde ich mal sagen. Das heißt, noch einmal verschärft. Nochmal verschärft und das jetzt nicht nur auf ein Land bezogen, sondern auf eine ganze Region beziehungsweise ja, Staaten, also Region als EU, würde ich mal sagen, oder Europa, ist ein Abkommen zwischen den europäischen Ländern, der EU, USA und den asiatischen Ländern, Japan, China und so weiter und so fort. Ein Abkommen, was ja das Immaterialgut schützen soll, also das, was man fälschlicherweise auch als geistiges Eigentum bezeichnet. Also im Grunde genommen den ganzen Urheberrechtskram, das versucht das irgendwie zu schützen und versucht das irgendwie auch zu retten. Das fand ich jedenfalls geil, stand in dem Spiegelartikel sehr, sehr gut. Also versuchen die das zu retten irgendwie. Und die versuchen einen sogenannten, das ist jetzt ein Zitat, goldenen Standard für den Umgang und Maßnahmen gegen Urheberrechtsverletzungen zu etablieren. Das heißt, im Grunde genommen steht dann bei ACTA im Mittelpunkt nicht mehr der Künstler selber, also der Urheber, sondern auch nicht der Nutzer, sondern natürlich die Randfiguren, also die ehemaligen Randfiguren, nämlich die Verwerter selber, also Musikindustrie, Filmindustrie oder sowas, die ganzen CDs oder DVDs, Blu-rays oder sowas pressen lässt, die stehen quasi im Vordergrund und wollen dann tatsächlich quasi sich zu einer Art Internetpolizei hochpushen, indem sie sagen, okay, Die Regierungen sollen klar machen, dass die Provider verpflichtet sind, für den ganzen Traffic, den die User produzieren, dass dieser Traffic keine urheberrechtsgeschütztes Material betreffen. Das heißt, der soll überwacht werden im Grunde genommen. Und wenn jetzt beispielsweise die MPAA oder die RIAA, also die Musikindustrie oder die Filmindustrie aus den USA, wenn die jetzt meinen, da und da ist jetzt irgendwie, wurde gegen das Urheberrecht verstoßen, haben sie die Möglichkeit, den Provider direkt zu kontaktieren. Der Provider muss dann oder wird dann verpflichtet sein, die Seite zu sperren, beziehungsweise den Internet-User aus dem Internet rauszusperren. Das ist schon echt starker Tobak. Wenn man sich das Ganze mal vorstellt, so gerade letztes Jahr arabischer Frühling und so weiter, ohne das Internet gar nicht möglich, ohne Zensur des Internets gar nicht, wäre das, also wenn das Internet zensiert wäre, wäre es gar nicht möglich gewesen, dass sowas überhaupt passiert wäre. Und selbst mit der Zensur teilweise in den Ländern haben die Leute es ja geschafft. Aber wenn wir jetzt quasi die Zensur bei uns einführen, dadurch, dass halt eben eine Privatfirma im Grunde genommen hingehen kann und sagen kann, ja, das und das gefällt mir nicht, oder unter dem Vorwand des Urheberrechts dann sagt, ja, schaltet das mal lieber ab, Provider, und dann wird das ohne gerichtliche Überprüfung oder sowas direkt vom Provider gemacht, dann ist das doch ein sehr, sehr starkes Stück, wie ich finde zumindest. Und wir haben ja auch gelernt, hier Zensursela vor ein paar Jahren war es ja auch bei uns in Deutschland, glaube ich, sehr angesagt, das Gesetz, hast du bestimmt auch von gehört, ne, Zensursela. Internet sperren, ja. Da war es halt auch so, dass es überhaupt irgendwie gescheitert ist. Ich glaube, das einzige Gesetz in Deutschland, was irgendwie ratifiziert wurde, also komplett durchgekommen ist durch den Bundestag, Bundesrat und vom Bundespräsidenten unterschrieben wurde, aber dann überhaupt nicht angewandt wurde und dann nach noch nicht mal einem Jahr in die Tonne verschwunden ist, also man das komplett rückgängig gemacht hat. Und ja, das ist, also dass sie daraus nichts gelernt haben jetzt vor allen Dingen. Und richtig krass ist ja, muss man sich ja mal vorstellen, was das heißt, wenn jetzt tatsächlich sowas durchgesetzt wird für die ganzen Sachen, also Inhalte, die jetzt vielleicht nicht so politisch korrekt sind. Oder für Start-up-Firmen, die jetzt versuchen, irgendwie groß zu werden. Und dann, wenn jetzt eine Konkurrenzfirma dahin kommt und dann sieht, oh verdammt, die haben eine gute Idee. Und wenn sie dann nicht mit der Firma konkurrieren wollen, dann sagen sie, ja, Urheberrechtsverletzung, und dann ist der Laden dicht. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Das ist schon krass. Ja, und richtig krass. Hast du irgendwas von gehört, dass das bei uns irgendwie über Akte irgendwie gesprochen wurde im Bundestag oder von irgendjemandem? Also ich habe bisher noch nichts von gehört, oder? Nee, das wird ja alles so irgendwie im Hinterkämmerchen gemacht. Ja, genau. Also ich habe nichts davon gehört. Ja, genau. Und das haben sie sogar auf EU-Ebene im Hinterkämmerchen gemacht, weil das im Grunde genommen treffen sich Privatfirmen, die das Gesetz irgendwie haben wollen, mit irgendwelchen noch nicht mal Vertretern, die wir gewählt haben. Also es sind noch nicht mal Volksvertreter, mit denen sie sich treffen. Und die machen eben das Gesetz aus, wird eingereicht, und dann stimmen auch nicht Volksvertreter ab darüber, sondern das wird alles so im Geheimen irgendwie gemacht und abgestimmt. Und das Hochinteressante ist ja, ACTA kam ja daraus überhaupt an die Oberfläche, weil das sonst immer im Geheimen geblieben wäre, weil eben WikiLeaks bzw. eine ähnliche Leaking-Plattform eben die Dokumente dazu geleakt hat. Sonst hätte das nie jemand erfahren. Und das Krasse ist, wie sich jetzt das EU-Parlament dann verteidigt dagegen, beziehungsweise die EU-Kommission dagegen verteidigt. Die meinen, dass die Dokumente ja öffentlich zugänglich sind. Was ist für eine öffentliche Zugänglichkeit, wenn du dir ein 2 Jahre altes geleaktes Dokument anschauen kannst? Da haben sie ja bis jetzt bestimmt alles durchgestrichen und dann noch schlimmere Sachen draufgeschrieben. So. Also das ist schon richtig krass. Und dass man halt darüber nicht abstimmen kann, das hat nicht nur mich irgendwie verwundert oder verärgert, sondern das hat auch den Verantwortlichen, den Berichterstatter im Handelsausschuss der EU so ein bisschen verärgert, der jetzt, nachdem die EU jetzt tatsächlich für ACTA zugestimmt hat, da müssen jetzt natürlich noch die Länder einzeln zustimmen, das ist ja so in der EU geregelt, aber nachdem halt der Berichterstatter das gemerkt hat oder gesehen hat, dass die jetzt tatsächlich für ACTA irgendwie zugestimmt haben, ist er zurückgetreten aus Protest und dann mit folgenden Worten: Ich nehme nicht weiter an dieser Maskerade teil, sondern keine Einbindung der Zivilgesellschaft, fehlende Transparenz seit Beginn der Verhandlungen, die Unterschrift wurde ohne weitere Erklärung geleistet, die mehrfach geäußerten Bedenken des Europaparlaments wurden einfach weggewischt. Das heißt, die haben noch nicht mal auf das Europaparlament irgendwie reagiert und auf die Bedenken, die dort geäußert worden sind, dass da irgendwie was schieflaufen könnte. Und alle, die man so fragt, so auch hier in Deutschland von offizieller Seite, natürlich wieder CDU, CSU-Leute, die sagen, ja, das ist alles wunderbar, alles genial. CDU, CSU übrigens auch, die waren natürlich, die haben die Memo tatsächlich nicht bekommen, weil hier als in den USA das mit SOPA war und so weiter und so fort, haben sie gesagt, ja, SOPA ist gut, SOPA muss man auch in Deutschland einfügen. Und da war selbst die Befürworter in den USA, die SOPA zunächst einmal unterstützt haben, sind dann zurückgetreten, weil so viel Protest da das hervorgerufen hat. Und vor allen Dingen die Begründung, die fand ich so stark. Hast du die gelesen, die Begründung davon denen, nee, der CDU? Die meinten tatsächlich, ja, Mega-Upload ist das beste Beispiel, für, damit wir SOPA einführen müssen. Und da habe ich erst mal gedacht, was für ein Blödsinn. Vor allen Dingen, SOPA in den USA wurde gerade erst verhandelt. Das heißt, die haben Mega-Upload, die haben im Grunde genommen bewiesen, dass diese SOPA oder ACTA oder wie auch immer das heißen soll, überhaupt gar nicht notwendig ist, um sowas wie eben Mega-Upload dicht zu machen. Das haben ja, sie mit den auf der Grundlage der jetzigen Gesetze bereits durchführen können. Also das ist schon echt starker Tobak. Ah, es ist echt krass. Also man weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Man kann nur hoffen, dass die halt tatsächlich die Leute aufwachen, dass durch diesen Podcast oder andere Podcasts dann auch ein bisschen was Gegenstimmung gegen ACTA gemacht wird, dass die Leute darauf aufmerksam werden. Und dazu dienen natürlich auch so lustige kleine Karikaturen, die das so ein bisschen besser erklären. Ich werde da auch, glaube ich, eine Karikatur dranhängen, wo man dann so eine Art Robocop-Roboter sehen kann, der dann halt irgendwelche Leute zertritt und so Europa zertritt im Grunde genommen, die Zivilrechte zertritt und freie Rede, Internet und Gesundheit quasi stark angreift durch Copyright und Urheberrecht. Und eigentlich, glaube ich, da bist du ja auch für das Urheberrecht, so wie das jetzt existiert, ist ja, das dient ja dem Urheber selber nicht mehr, oder? Ja, das ist ja, es ist so. Das ist ja eher so, dass es dem Verwerter selber irgendwie dient und dem Nutzer ja nur irgendwelche Handschellen auferlegt. Muss dir mal vorstellen, wenn ich so überlege, wie das damals war, Kassetten konntest du einfach kopieren, so, ohne Probleme. Einfach überspielen. Du konntest aus dem Radio irgendwas aufnehmen, einfach überspielen. Du konntest die Kassetten deinen Freunden geben. Kein Problem. Wenn du das heute das Gleiche machst übers Internet quasi, deinem Freund einen Link schickst oder sowas, dann kommt direkt, steht das BKA vor der Tür oder sowas oder du kriegst direkt so eine Strafe, 1.000, 3.000 Euro sollst du bezahlen oder sowas. Mit den dubiosen Sachen. So ja, richtige, das ist halt das Problem. Immer mehr auf Kontrolle und du zahlst hier, du zahlst da, du wirst hier kontrolliert, du wirst da kontrolliert, du darfst das nicht, du darfst nicht mehr eine richtige Privatkopie machen. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist, aber da gab es ja auch irgendwie so Diskussionen um Privatkopie. Aber es geht halt alles Richtung Kontrollstaat. Das ist sehr ACTA jetzt, ne? Ja, das geht alles tatsächlich dahin. Und ACTA ist ja nur der Anfang. Wenn ich jetzt überlege, dass jetzt zur Europameisterschaft soll jetzt INDECT getestet werden. Hast du von INDECT schon gehört? INDECT, ne. INDECT. Das ist nur DECT, aber. Ja, INDECT, das ist im Grunde genommen die Totalüberwachung. Weil was sie da vorhaben, ist Kameras aufstellen. Die Kameras sollen mit Gesichtserkennungssoftware ausgestattet werden und die scannt dann das Gesicht ab und schickt dann das zu einer Datenbank und vergleicht das dann mit Facebook-Einträgen und so weiter und so fort. Aber du hast doch bestimmt schon mal so Party-Fotos gesehen, wo Leute bei irgendeiner Party oder bei irgendeinem Konzert waren und wo du dann halt diese Mega-Auflösung von was weiß ich, wie viel Pixeln hattest und dann hattest du die Möglichkeit, einfach auf Gesichter zu klicken und dann stand der Name daneben und direkt die Verlinkung zum Facebook. Ja, klar. Das ist jetzt INDECT, nur das soll bei INDECT komplett automatisch ablaufen. Das heißt, die wollen Drohnen einsetzen, die dann halt durch die Städte fliegen und die ganzen Touristen jetzt oder die ganzen Fußballfans bei der Europameisterschaft dann überwachen sollen. Und die sollen halt dann tatsächlich verdächtiges Verhalten feststellen. Und wenn sie verdächtiges Verhalten feststellen, dann sollen sie halt automatische Maßnahmen ergreifen. Wie zum Beispiel dann ja im schlimmsten Fall tatsächlich GSG 9 oder sowas rufen oder das BKA rufen, dass dann deine Wohnung stürmt. Oder dann halt das Internet, dein Chatlog wird dann mitgehört, das heißt Instant Messaging oder IRC, wenn du da drüber kommunizierst, soll mitgehört werden. Es soll automatisch auch eine Intelligenz soll irgendwie erkennen, was du geschrieben hast. Worterkennung soll es geben, das heißt, wenn du was über Bomben schreibst, dann bist du direkt der große Terrorist oder sowas. Das ist echt schon, das ist richtig heftig. Ich habe da auch Im Grunde ist das ja der Robocop dann schon, ne? Das ist ja schon der Robocop, ja. Das ist der Robocop dann. Das ist, und dann, wenn du das dann zusammennimmst, also Indect und ACTA und den ganzen anderen Kram, dann hast du tatsächlich Angst. Und wenn das tatsächlich mit Indect durchkommt, da gab es ein interessantes Video, ich werde es auch verlinken. In diesem Video wird halt kurz so ein Szenario beschrieben, was wäre, wenn wir Indect schon hätten. Und das ist, wird anhand von, ja, wurde schon ich glaube, das waren Schauspielstudenten so gemacht. Es wirkt recht spannend, die Geschichte, und authentisch, und also ist schon, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Also es ist ein kurzes Video, ich glaube, das dauert 20 Minuten, 35 Minuten, sowas in der Art, und kann man sich auf jeden Fall anschauen, und damit man sich so ein bisschen informiert, was mit Indect eigentlich alles möglich wäre. Ja, jetzt hast du mich noch auf ein Thema hingewiesen, was ich eigentlich aus den Augen gelassen habe, nämlich Co-App. Co-App ist eine Art Paketmanager für Windows, oder? Genau, so ist es. Co-App ist ja quasi der inoffizielle, offizielle Paketmanager für Open-Source-Programme für Windows. Und Co-App selber ist auch Open-Source, ist glaube ich in C# geschrieben oder so. Mhm. Und das Interessante ist halt, derjenige, der das entwickelt, wird von Microsoft bezahlt. Das heißt, das könnte dann auch tatsächlich der offizielle Windows Store werden, oder zumindest das Backend für den offiziellen Windows Store. Genau. Das klingt interessant. Und das Ziel ist halt im Grunde sowas wie apt-get, was man von Linux, Ubuntu kennt und so, quasi auf die Windows-Welt zu bringen. Dabei soll man auch verschiedene Pakete installieren können, die verschiedene Abhängigkeiten haben, wobei die Abhängigkeiten dann nicht so eine Tonne an Software mit installieren, sondern wirklich nur das, was man braucht. Also nicht, wie man das jetzt von Windows kennt, ja, ich installiere mal ein Programm, trägt mal so 300 MB voll, sondern du hast wirklich dann nur die Bibliotheken, die du wirklich brauchst. Und das ist halt das Geile. Ja, das ist also den Vorteil, den Linux schon seit Jahren hat, im Grunde genommen, dass wenn eine Bibliothek von zwei Programmen im Grunde genommen gebraucht wird, dann wird die Bibliothek nur einmal installiert. Ja, das klingt doch hochinteressant. Das könnte dann tatsächlich Windows mal so ein bisschen aufräumen, so zumindest so vom Programmetechnischen her. Und man kann sich dadurch natürlich Speicherplatz sparen, weil nicht jedes Programm seine eigene oder eine Kopie der Bibliothek mitbringen muss. Absolut. Vor allem Speicherplatz und Zeit, ne? Mal so ein Co-App-Update, hast du alles abgedatet. Ja, das stimmt natürlich auch. Das ist auch ein Vorteil, dass du einfach updaten kannst. Und ein weiterer Vorteil, und das hat der Entwickler in seinen Videos, die der ein paar auf YouTube hat, mehrfach erwähnt, also er wird dafür sorgen, dass man niemals, also wirklich niemals einen Neustart braucht. Sehr gut, ja, die Leitgeplagten. Das ist Priorität Nummer eins. Ja, aber das würde ja dann aber auch heißen, dass tatsächlich ja dann auch nur Programme dann geupdatet werden können, weil so systemnah, also Patches für System oder sowas fixes. Es gibt Windows-eigene Techniken, die dafür benutzt werden können, dass man es eben nicht braucht. Nur das Problem ist, die benutzt nicht jeder. Das ist das Problem. So. Es ist alles schon da in Windows, nur es ist alles noch so teilweise altbacken. Die Leute haben keinen Bock, ihren Code aufzufrischen, und dann ist es halt Neustart. Die Leute haben sich damit abgefunden. Das ist das Problem. Das heißt tatsächlich, die Entwickler sind einfach so faul, die müssten eigentlich gar nicht diese vielen Neustarts machen, sondern sind einfach nur zu faul, das umzuschreiben. Das ist ja schon krass. Ich meine, guck dir die Installer zum Teil an. Das sieht aus wie vor 10 Jahren oder so zum Teil. Das ist wahrscheinlich so, die haben so ein Install, die klicken da zweimal, um den Installer automatisch zu erstellen oder sowas. Ja, genau. Ja. Also ich verfolge das weiterhin, das ist sehr spannend. Es gibt halt noch nicht viel, was man jetzt sich angucken kann. Co-App, es gibt zwei Sachen, die man sich runterladen kann. Das ist einmal das Co-op Toolkit. Und einmal das, jetzt muss ich aber selber nachgucken, was das war. Also einmal quasi für die Entwickler und einmal für die Endbenutzer. Aha. Also das apt-get und dann das Programm, womit man sein Paket erstellen kann. Also das ist dann noch rein konsolenmäßig basierend, das Programm. Genau, es gibt noch keine GUI. Es gibt zwar YouTube-Videos, wo so eine GUI angedeutet wird, aber das Ganze ist momentan nur auf Konsolenebene. Ja, aber es macht auch Sinn, das auch erstmal auf Konsolenebene und Bibliotheksebene zu machen. Dann können ja dann weitere Entwickler, wenn die dann hinzustoßen zu dem Projekt, dann quasi auch eine GUI entwickeln, die dann vernünftig funktioniert. Weil wichtig ist, glaube ich, dass dann auch tatsächlich, dann finde ich es auch wichtig, dass dann das vielleicht auch aus Linux-Paketmanagern übernommen wird, dass es eine Authentifizierung gibt der Programmpakete, dass man weiß, okay, das kommt jetzt tatsächlich von dem und dem Anbieter. Das hilft, glaube ich, dann auch gegen Betrugsfälle genau, und so. Ist sogar schon eingebaut, also diese ganze Signierung und so hat er schon fertig, glaube ich. Mhm. Gibt es auch ein YouTube-Video und ja. Im Grunde ist das wirklich das geile Feature aus der Linux-Welt in die Windows-Welt. Das ist jetzt fast schon Realität. Ja. Dann wäre ja sogar Windows ein Stückchen weiter als Apple macOS, weil die haben ja tatsächlich nur so mit ihrem Mac Store oder Mac App Store einfach nur tatsächlich so ein Store, wo sie Programme kaufen können und wo sie halt das mit den Abhängigkeiten nicht so machen und auch nicht mit der Signierung so gut machen. Die haben zumindest keine Signierung für die Pakete, sondern die haben halt nur eine Signierung für deine Kreditkarte, wenn du das Programm kaufst. Da siehst du ja auch die Priorität, die Apple dann auf solche Sachen legt, worauf sie da Wert legt. Nicht auf Programme, sondern halt auf dein Geld. Ja, aber das klingt hochinteressant, da bin ich echt mal gespannt, wie das dann vielleicht auch in Windows 8, da hat man ja, glaube ich, einen Store angekündigt, wie das vielleicht dann auch mit einfließen wird und wie das dann vor allen Dingen dann auch tatsächlich aussehen wird und ob es dann auch tatsächlich so gut funktionieren wird, wie man es, glaube ich, von apt-get oder anderen Paketmanagern unter Linux her schon kennt. Ja, dann haben wir noch ein Thema. Nämlich, wir wollen natürlich, nachdem wir ganzen Shit mit ACTA und Indect und VDS alles hatten, kommen wir natürlich wieder zu einem Thema, das so ein bisschen Lächeln auf unsere Gesichter zaubert, nämlich dem Spark Tablet, einem ja kompletten Open Source Free Software Tablet, könnte man fast schon sagen, das zusammen mit dem KDE-Team, beziehungsweise das erste Plasma Active Tablet ist. Und da hast du ja das auch schon mal angeschaut. Das ist ja ein 7-Zoll-Gerät und die Ausstattung ist doch eigentlich recht ordentlich, oder? Ja, also man kann damit leben, ne? 1 Gigahertz, 512 MB RAM, integrierte SSD mit gut 4 GB ist jetzt vielleicht ein bisschen wenig. Aber kann man ja erweitern über SD. Kann man erweitern, ja. Ist ja, würde ich mal sagen, so Standard-Tablet, dass du das dann erweiterst mit 32. SD-Kartenschacht hat man ja auch, von daher ist das kein Problem. Ja, kann man es erweitern. Ne, interessant fand ich halt, dass dieser ARM-Prozessor 1 GHz verwendet wird von ARM Logic, also das ist die Mali-GPU. Und meines Wissens nach ist die halt komplett frei. Das heißt, man muss halt nicht so bei Freescale oder bei TI, wo dann teilweise proprietäre Sachen noch mit eingebaut sind, ist das halt komplett eine freie GPU. Also eine freie Hardware im Grunde genommen und es wird komplett unterstützt. Also das ist schon mal ein starkes Stück und ich finde, das ist eine gute Entwicklung. Das zeigt auch, und ich glaube auch der Preis ist unschlagbar, glaube ich hier, 200 Euro nur soll das Ganze kosten. Das ist also im Vergleich, könnte ein richtiger Preisklasse-Kracher werden, gerade wenn es darum geht, für Entwickler sicherlich auch hochspannend, weil die ja dann eine offene Plattform bekommen, darauf entwickeln können. Anders als bei, sagen wir mal, den meisten Android-Geräten, wo die ja doch eher geschlossen sind und wo die Preise natürlich auch deutlich höher sind als bei diesem Projekt. Und man hat halt eben die Möglichkeit, dann auf Plasma Active mit QML und sowas zu entwickeln. Multitouch wird auch unterstützt, ein kapazitives Display, das heißt, es reagiert eben auf Berührung sehr empfindlich. Und also ich finde das eine tolle Plattform, gerade jetzt auch, wo Ubuntu, glaube ich, diese Tablet-Version angekündigt hat. Macht das Sinn, dass sie vielleicht, werden wir sicherlich auch, wenn das jetzt verkauft wird mit Plasma Active, werden wir sicherlich auch die ersten Ubuntu-Testgeräte, Testversionen auf diesem Gerät dann auch vorfinden, weil das halt ein sehr, sehr offenes System ist. Man sicherlich keinen Bootloader knacken muss, um irgendwie einen Ubuntu drauf zu installieren. Ja, auf jeden Fall eine super Entwicklung, wie ich finde. Und das wird quasi das allererste offene Tablet mit Linux drauf bekommen, das auf ARM basiert. Es gab ja schon mal ein Tablet, das VTab, Aber das ist, glaube ich, das spielt da nicht in der gleichen Liga mit Lüfter und Atom-CPU. Ja. Und, obwohl es heißt ja nicht, dass es keinen Lüfter hat. Ja, okay, aber eine ARM-CPU, das ist, nee, das wäre unwahrscheinlich. Ist unwahrscheinlich. Da gibt es auch keine Lüftungsschlitze, so wie ich das sehe auf dem Foto. Es gibt da nur ein Foto mittlerweile. Was ja, gut, auf der anderen Seite, ne? Ja, das ist möglich, ja. Ja, aber von den Anschlüssen her sieht es ja so aus, als ob es so zwei Micro-USB-Anschlüsse auch noch gibt. Das heißt, du kannst dann nicht Micro, sondern Mini-USB-Anschlüsse. Ne? Ja, sieht so aus wie Mini-USB-Anschlüsse. Da könntest du also so USB-Stick, Tastatur, Maus oder was du halt so über USB-Peripherie anschließen kannst, auch anschließen. Und das ist wieder so ein Vorteil von solchen offenen Systemen, weil wenn ich überlege, dass Android-Tablet, was jetzt rauskam, Anfang letzten Jahres, wie hieß es, das Xoom, Motorola Xoom. Als das rauskam, konntest du ja keine SD-Karten lesen. Du hast zwar den Slot drin, aber musstest dann ein halbes Jahr oder so warten, bis das Software-Update kam, bis du SD-Karten lesen konntest. Was ja kompletter Humbug war für die Leute, die es das erste Mal gekauft haben. Ne? Und ja, das kannst du halt bei einem offenen System kannst du sofort einbinden. Und selbst bei dem Android, da war es ja, der hat ja die SD-Karte quasi erkannt im Hintergrund der Kernel, aber man konnte es nicht einbinden, weil es keine Software dafür gab. Und das kann man jetzt hier einfach wunderbar machen. Ach, ich freue mich schon richtig drauf. Ich werde mir wahrscheinlich so ein Teil auch besorgen. Muss ich mal schauen. Ja, was interessant wäre, wenn es ein bisschen mehr Informationen zu den Anschlüssen geben würde. Ob das zum Beispiel jetzt auch HDMI hat oder ein Lichtsensor. Da fehlen halt noch so ein bisschen die detaillierten Spezifikationen, aber ich denke mal. Recht. Das kommt noch, ja. Das war das ja jetzt erstmal so eine Ankündigung auf dem Blog von Aaron Saigo, also dem KDE und Plasma Active Entwickler, der das dann angekündigt hat, dass das jetzt demnächst kommen wird. Da wird es da noch einige Informationen geben. Das heißt, es gibt es noch nicht zu kaufen, man kann auch noch nicht vorbestellen, sondern das wird erst noch kommen. Ich sehe auch gerade jetzt nicht, wenn ich so den Artikel mal durchschaue, welche Firma das Ganze überhaupt herstellt. Nö. Habe ich auch nichts zu gesehen. Es wurde auf jeden Fall, sagt der KDE-Entwickler, also Aaron Saigo sagt dann, es wurde von uns designt und funktioniert so, wie wir es wollen. Da bin ich echt mal gespannt, weil das ist ja immer so ein Problem, wenn jemand nur die Oberfläche entwickelt und nicht die Hardware mitentwickelt, dann kann es ja so sein, dass halt vielleicht die Oberfläche zwar nicht so reagiert, hardwarebedingt nicht so reagiert, wie man das vielleicht sich gedacht hatte, aber wenn jetzt quasi das von denen mit designt wurde, und auch natürlich hier, wie man es in der Hand halten soll und so weiter, mit einkalkuliert wurde beim Design, dann könnte ich mir vorstellen, dass das hochinteressant wird. Ja, also das allererste Linux-Tablet, das allererste Linux-Tablet in diesem Jahr, das allererste freie Tablet, da bin ich hoch gespannt drauf. Nun ja, jetzt haben wir, glaube ich, fast alle Themen durchphilosophiert. Mir fällt jetzt nichts mehr ein, was noch spannend wäre oder was man noch erwähnen könnte. Hast du noch irgendwas? Ich glaube, das reicht für heute. Ja. Ja, ich finde auch nichts. Eine News, vielleicht kann man noch kurz ansprechen. Hier, VLC ist jetzt als Release-Kandidat erschienen. Hat jetzt eine komplett überarbeitete Oberfläche für alle Mac-User, die das interessiert. Also auf dem Mac hat es eine komplett überarbeitete Oberfläche. Auf Linux und Windows, glaube ich, sieht es immer noch gleich aus. Hat aber jetzt auch besseren Blu-ray-Support. Ja. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich habe gelesen, es gab irgendwie bessere Blu-ray-Unterstützung. Aber Menüs kann es wahrscheinlich nicht anzeigen, oder? Ja, da ist ja das Problem immer noch mit der Verschlüsselung und mit den. Also da wird mit den Menüs ja immer noch dran gearbeitet. Ich habe gehört, dass jetzt auch hier dieses FFmpeg MT, also dieses Multi-Threaded, mit eingebaut sein soll. Das heißt, dass du jetzt mit mehreren Threads, wenn du auch tatsächlich VLC benutzt, um was zu speichern oder zu konvertieren, kannst du das halt jetzt noch viel schneller machen, weil er halt multiple Threads unterstützt. Also FFmpeg MT als Basis hat. Ja, und dann haben sie noch so ein paar Einstellungen verbessert, ne? Mhm. Also hier so Caching-Optionen, da gab es vorher 40 Caching-Optionen. Hast du alle gekannt? Oh. Nee. Ich hab sie auch nicht alle gekannt. Ich habe, glaube ich, zwei gekannt. Das ist, wenn du da Datei und dann Netzwerk-Stream öffnen klickst, dann kannst du da Caching einstellen, das weiß ich noch. Aber das haben sie jetzt reduziert von 40 auf sage und schreibe 4. Und das ist, glaube ich, doch auch schon eine Vereinfachung. Ja, ansonsten gab es noch eine Unterstützung, haben sie eingebaut, experimentelle Unterstützung für Hardware-Encoding. Also für alle die Leute, die einen Broadcom Crystal HD Chip haben, das beherrscht jetzt VLC auch. Das ist also eure Videos und Audiodateien halt, falls Audiodateien überhaupt da mit kodiert werden, halt dann auch über diesen Chip kodieren kann. Und ja, es gibt auch schon, ich glaube, im Ubuntu habe ich gesehen, in dem PPA gibt es halt die Zweierversion schon. Ob es jetzt die, ob das jetzt das aktuelle RC ist, weiß ich nicht, oder noch die Beta. Da kann man sich das Ganze vielleicht unter Linux anschauen. Ansonsten für macOS gibt es eine Version. Für Windows ist, glaube ich, noch keine Version draußen. Nee. Müsste man sich den Quellcode besorgen, das selber kompilieren. Für die mutigen Leute unter euch, die können das ja dann auch machen. Ja, das war's im Grunde genommen für diese TechView-Podcast-Folge. Ich glaube, wir haben eine Stunde fast wieder gelabert und eine ganze Menge News. Ja, war viel Netzpolitisches dabei, aber hoffen wir mal, dass dieses Jahr halt nicht so weitermacht, sondern eher mit technischen Innovationen weiter aufwartet und nicht mit so blöden Diskussionen über Zensur des Internets und so weiter und so fort. Nun ja, das war's für diese TechView-Podcast-Folge und ich sag mal ciao und auf Wiedersehen. Gut, dann bis zur nächsten Folge.